Gut, dann würden wir mal anfangen. Herzlich willkommen hier zu unserem zweiten Vortrag in unserer Veranstaltungsreihe zur Ökonomiekritik in der Krise. Nachdem wir uns letztes Mal mit einem Aspekt der Krisenanalyse und Krisenkritik beschäftigt hatten, der eher marginalisiert wird und nicht viel thematisiert wird, nämlich das Verhältnis von Krise und Geschlecht, wollen wir uns heute einem Aspekt der Ökonomiekritik in der Krise zuwenden, der im Gegensatz dazu sehr präsent ist, nämlich der Zinskritik, also eine sehr populäre Form und in der Occupy-Bewegung hier ja teilweise auch dominante Form, zumindest zeitweise, der Kritik. Und diese Form der Zinskritik lässt sich ja auch im Grunde als ein spezieller Fall von diesem generellen und noch verbreiteteren Kritikmuster begreifen, in dem irgendwie ein produktiver und innovativer Teil der kapitalistischen Produktionsweise abgespalten wird von sowas wie einem Finanzüberbau, durch den dann erst das ganze Übel in die Welt kommt. Ja, und um heute zu diskutieren, wo bei diesem Kritikmuster und der speziellen Form der Zinskritik die Probleme liegen, haben wir Nadja Rakowitz eingeladen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte jetzt vor, ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde zu sprechen. Einmal über die aktuellen Formen der Zinskritik, zum anderen über den Prototyp von Zinskritik, wie wir es bei Silvio Gesell haben und vielleicht auch bei dem Frühsozialisten Proudhon, um dann überzugehen zu einer anderen Art der Zinskritik, nämlich die, die man bei Karl Marx findet, der eben nicht nur den Zins kritisiert hat, sondern Kapital, Profit, Geld, Wert und so weiter auch. Seit die sogenannte Finanzkrise begonnen hat, 2008, gibt es eine Debatte über Kapitalismus, und ich denke, die Art und Weise, oder gibt es wieder eine Debatte über Kapitalismus, gab es ja jahrelang, zumindest so in den bürgerlichen Medien, gar nicht. Die Art und Weise der Diskussion der Krise sagt was aus über das Kapitalismusverständnis und die jeweilige Kapitalismuskritik, die dahinter steckt. Ich denke, die klügsten Diskussionen an der Stelle sind immer die diese Krise als eine Überakkumulationskrise, eine Überproduktionskrise diskutieren. Karl-Heinz Roth, der Christian Frings, ich denke auch der David Harvey machen das so. Das wäre nochmal ein besonderes Feld, wo man sicher auch was zu kritisieren hätte dran. Das ist heute nicht das Thema. Es soll heute auch nicht gehen um eine links-keynesianische Kritik. Das wird ja der Thomas Ebermann machen im September hoffentlich. Das ist so eine, wie man es in den linken Teilen der deutschen Gewerkschaften findet. Auch darüber würde ich heute nicht sprechen, wenngleich ich auf Keynes kommen werde, aber nicht auf Links-Keynesianismus. Man findet oder man fand eine ganze Weile immer die Rede davon, dass die Krise der Finanzwirtschaft jetzt auf die Realwirtschaft übergreift. Das war eine Zeit lang eine ganz typische Formulierung, und ich denke, aus der kann man schon viel raushören. Da ist erstmal klar, die Krise wird immer bei dem Geld in dem Finanzsektor verortet. Da ist das Prius, und das greift über auf die Realwirtschaft, als ob die sogenannte, sage ich jetzt, Realwirtschaft die ganze Zeit, die letzten Jahrzehnte krisenfrei gelaufen wäre. Der Tenor oder die Perspektive da ist auch immer, deshalb findet man diese Rede oft auch bei Gewerkschaften, die Realwirtschaft muss geschützt werden vor diesen Mechanismen der Finanzwirtschaft, und eine Kritik an der Realwirtschaft findet man in dieser Position gar nicht. Vorausgesetzt ist solchen Positionen immer die Trennung von Real- und Finanzwirtschaft, die zumindest problematisch ist. Sie ist begrifflich an einer bestimmten Stelle problematisch, sie ist auch empirisch problematisch, weil diese Konzerne, die man zu der Realwirtschaft zählen würde, sagen wir mal die Autoindustrie, alle auch mit einem Fuß in der Finanzindustrie stehen und alle eine Finanzsparte haben, und empirisch lässt sich das so gar nicht trennen, so wie es umgekehrt natürlich Banken und Beteiligungen und sonst was gibt. Da scheint mir das Kapital komplizierter zu sein, als das in so einfachen Formeln zu diskutieren. Guckt man sich ein bisschen die Zeitungen an, nach dem Motiv mit der Kritik am Kapitalismus in Gestalt der Kritik am Geld oder am Zins, dann findet man zum Beispiel Aussagen wie in der Süddeutschen 2010 von einem Herrn Jakob von Uexküll, glaube ich, braucht man sich nicht zu merken, das scheint kein großer Geist zu sein, der dann sagt, Geldgeschäfte zum Selbstzweck der Geldvermehrung müssen eingedämmt werden. Dazu gehören die meisten Geschäfte mit Derivaten und so weiter. Und dann sagt er später, das alternative Geldsystem, das die Lösung wäre seines Erachtens, müsse ein zins- und schuldloses Geld sein, um nicht einseitige Profite und Abhängigkeiten zu schaffen. Also nur einseitige Profite sind sein Problem. Also die Einführung des zinslosen Geldes, das ist die eine Variante. Guckt man sich die entsprechenden Seiten bei Attac an. Attac ist ja eine zentrale Bewegung, würde ich mal sagen, die im Zuge von dieser Krise jetzt hier wieder schwer aktiv wird. Dann findet man da Folien zum Beispiel von Peter Wahl im Internet, der sagt, das Verhältnis zur Realwirtschaft hat sich umgekehrt, die Finanzmärkte haben sich von der dienenden zur dominierenden Kraft entwickelt. Also es scheint eine Zeit gegeben zu haben, wo er meint, dass das andersherum war. Entsprechend gibt es dann in einem Foliensatz, der heißt, eine andere Welt ist möglich, finde ich ja eigentlich erstmal einen richtigen Slogan, eine andere Welt ist möglich. Im letzten Punkt, das Finanzsystem, findet man dann für diese andere Welt folgende Punkte, internationale Kooperation der Regulierung und Aufsicht, Kapitalverkehrskontrollen, Zielzonen für Wechselkurse, ernsthafte Auseinandersetzung mit Gründung einer internationalen Clearing-Union, gemeinsame Steuer- und Sozialpolitik und sowas. Also die andere Welt hatte ich mir anders vorgestellt, nicht nur mit Kapitalverkehrskontrollen, sondern eigentlich ohne Kapital. Das ist jenseits von Attac. Attac ist, oder zumindest muss man immer sagen, bei bestimmten Teilen von Attac ganz klar, dass diese Dominanz der Finanzmärkte, die man jetzt seit dem Zusammenbruch von Bretton Woods hat, das zentrale Problem ist und dass diese Macht des Zinses irgendwie zurückgefahren werden muss. Die merken inzwischen selbst, dass sie damit die Tür aufmachen für nochmal eine andere Sorte von Zinskritik, eine radikalere Variante von Zinskritik, die eine ganz offene Flanke nach rechts hat. Das sind die Leute, die Silvio Gesell anhängen. Deren Zinskritik, auf die komme ich glaube ich noch, das müssen jetzt nicht alles irgendwie Rechte sein, aber die Flanke ist da sehr schnell offen nach rechts, wo dann die Kritik an der Zinsknechtschaft nicht mehr groß zu unterscheiden ist von der von 1933. Auch der Bernd Senf, weiß nicht, ist in manchen Kreisen bekannt für seine Kritik am Kapitalismus, die, so viel ich das überblicke, ausschließlich eine ist, die über Zinskritik geht. Der plädiert für eine Reform des Geldwesens. Das Geld soll umlaufgesichert sein, das heißt, das Geld soll gezwungen werden zu zirkulieren. Man soll es nicht horten, ja, weil die Geldhortung das Problem ist und die Geldhortung den Zins hervorbringt. Es soll natürlich zinsfrei sein, natürlich. Es soll Vollgeld sein, das ist auch ein beliebtes Motiv, das ist Vollgeld. Vollgeld ist Geld, wo es immer ein reales Gegenüber gibt. So umschreiben die das dann. Also zu jedem Geldschein soll es irgendwie eine produzierte Ware geben. Wie der Wechselkurs ist, ist in der Regel da unbestimmt. Die andere Variante von so einem Vollgeld wäre eine Forderung, die auch schon zu Marxens Zeiten diskutiert wurde, zu jedem Geldschein muss es ein Gold in irgendeinem Zentralbankkeller geben. Ja? Auch da sind die Wechselkurse irgendwie mir unklar, man müsste ja dann bestimmen, wie viel Geld, wie viel Unzen Gold ausmacht. Das ist das zentrale Problem, was Marx in der Wertformanalyse diskutiert und kritisiert und sagt, das stellt sich in der Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise immer nur ex post her und lässt sich nicht theoretisch bestimmen im Sinne von festlegen quantitativ. Also das ist oft sehr blumig, was da kommt, nur vermeintlich plausibel. Ich höre jetzt gleich auf mit diesen Ausschnitten aus Texten. Ein anderer sagt hier, da wirkt es so ansatzweise kritisch an Felix Fuders, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Erlangen-Nürnberg, kenne ich nicht. Ja. Der sagt, Geld arbeitet nämlich nicht. Könnte man sagen, auch von Marx her gesehen, ja, erstmal ein richtiger Ansatz. Da kann man weiter dran anknüpfen und dann kommt der nächste Satz. Vielmehr sind es die Menschen, die den Zinsendienst erbringen. So weit, so gut. Nur da hört es auch auf, dass die Menschen auch die Profite erwirtschaften, also den Mehrwert in marxischen Kategorien. Das kommt da nicht vor, das kommt nie in solchen Texten vor, weil das nie das Problem ist. Das Problem ist immer nur der Zins, das geldheckende Geld, dem eine gewisse Mystik dann anhängt. Das ist also denen allen gemeinsam. Und sie sind damit im Verbund mit einer Kapitalismuskritik, die so alt ist wie der Kapitalismus selbst. Die Kritik am Zins ist wahrscheinlich sogar älter als der Kapitalismus. Also an irgendwie diesem, dass da irgendwie mehr Geld draus wird. Innerhalb des Kapitalismus findet man eine Zinskritik am entwickelsten bei den Frühsozialisten, bei den französischen Frühsozialisten, meines Wissens auch bei den englischen Frühsozialisten oder Linksrikardianern. Da war die Vorstellung immer die, man müsse jetzt endlich Äquivalententausch herstellen, man müsse den Wert, den man produziert, auch erhalten. Das Geld, der Zins ist dabei das Problem, also muss man das Zins irgendwie ersetzen. Durch was ersetzt man es bei den Frühsozialisten? Durch Arbeitsstundenzettel. Und die sollen dann die Gewähr sein, dass man Äquivalente tauscht. Alle anderen Kriterien, die der Kapitalismus hat, bleiben da erhalten. Also es ist klar, da werden Waren produziert, da werden Äquivalente getauscht, da gibt es Konkurrenz. Da gibt es auch Profit, in der Regel auch Lohnarbeit, das kommt darauf an. Also alles bleibt erhalten, nur der Zins, der Kredit, das soll abgeschafft werden. Aber mit Profiten an sowas haben wir gar kein Problem. Das hat der Marx immer kritisiert, obwohl er sympathisiert hat mit den Frühsozialisten, ja, aber das waren auch die falschen Brüder des Sozialismus. Das Argument, sag später nochmal was dazu, war, sie werfen durch die Vordertür hinaus, was sie durch die Hintertür wieder reinholen. Sie werfen ein oberflächliches Phänomen heraus aus der Gesellschaft, ohne die Gesellschaft wirklich verstanden zu haben und ihre innere Logik. Und es wird ihnen durch die Hintertür genau wieder die alten Mechanismen hereinkommen. Das war ein theoretisches Argument und vor allem ein politisches. Ja, also wenn man so Kapitalismus kritisiert, wird man ihn nie überwinden. Das war das politische Argument und insofern der falsche Bruder des Sozialismus. Guckt man sich jetzt Silvio Gesell an, der macht das ja sehr viel später, im späten 19. Jahrhundert. Der ist wahrscheinlich deshalb für viele so interessant, weil er sein Hauptwerk nennt die natürliche Wirtschaftsordnung. Und da kann man Kapitalismuskritik verbinden mit einer bestimmten Form an Ökologie-Debatte, ja? An Kritik an Naturzerstörung und so weiter. Und das scheint vielen irgendwie sehr gut in den Kram zu passen. Der Silvio Gesell hat sich auch explizit abgegrenzt von Kommunismus. Auch das scheint vielen, hat man den Eindruck, ganz sympathisch zu sein und wollte sozusagen etwas Drittes, ja, also eine Kritik an dieser Form des Kapitalismus, in der er die Zinsknechtschaft, der spricht da auch ganz offen davon, als ein dominierendes Moment sieht und als Kritik am Kommunismus, den er für dogmatisch und autoritär hält, sicher zu Recht, in der Gestalt, in der er da, oder bei vielen politischen Bewegungen, die er da vor Augen hatte, war das sicher auch eine berechtigte Vorsicht gegenüber dem Kommunismus. Aber jetzt kann man sich angucken, was hat er dagegen gesetzt. Ja. Die natürliche Wirtschaftsordnung ist eine Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft mit ihren Zins- und Zinseszinsmechanismen. Und das wird zurückgeführt auf die ja, schon etwas mystische Macht des Geldes. Geld damals noch als Goldgeld gedacht. Und die These war, naja, jede Ware verdirbt, das Gold eben nicht, die Kartoffeln im Keller verderben und das Gold nicht. Also hat das Gold diesen Vorteil gegenüber den anderen Waren und deshalb scheint es irgendwie die Macht zu haben, Zins verlangen zu können. Was setzt er dem dann dagegen? Er sagt, okay, wenn das Geld eine natürliche Qualität hat, nicht zu verderben und dadurch die Qualität hat, irgendwie mehr aus Geld mehr Geld zu machen, da müssen wir ein Schwundgeld einsetzen, um dem entgegenzuwirken. Das Schwundgeld sollte ein staatliches Geld sein, der Staat jeweils dann per Dekret immer eine Abwertung vorgenommen hat, sozusagen eine staatlich gesteuerte Inflation, eine systematische Inflation. Das Ziel war, dass das Geld permanent zirkulieren sollte. Wenn man das also hortet, wird es ja weniger, also sollte sich das Horten nicht lohnen. Und das Ziel war dann eben, das Geld wieder zum Diener der Marktwirtschaft zu machen, so wie das auch bei bestimmten Teilen da in Attac gedacht ist, zum Diener der Marktwirtschaft zu machen und nicht mehr zu dem Beherrscher des Marktes. Alles andere ist dann bei Silvio Gesell sehr traditionell, um nicht zu sagen sozialdarwinistisch, Manchester-kapitalistisch. Also ich lese mal ein kurzes Zitat von ihm selbst vor, wo er diese natürliche Wirtschaftsordnung beschreibt. Da sagt er, so verstehen wir also unter natürlicher Wirtschaft eine Ordnung, in der die Menschen den Wettstreit mit der ihnen von der Natur verliehenen Ausrüstung auf vollkommener Ebene auszufechten haben, wo darum dem Tüchtigsten die Führung zufällt, wo jedes Vorrecht aufgehoben ist und der Einzelne dem Eigennutz folgend geradeaus auf sein Ziel lossteuert, ohne sich in seiner Tatkraft durch Rücksichten ankränkeln zu lassen, die nicht zur Wirtschaft gehören und denen er deshalb ihrer immer noch Frondienste leisten kann. Also das ist eigentlich ein ganz sozialdarwinistisches, Manchester-liberales Wirtschaftsmodell, das alles hat, was Kapitalismus hat, nur keinen Zins und anscheinend auch keine größeren Sozialstaatsfunktionen. Ulkigerweise wird Silvio Gesell diskutiert von den Anarchisten, als der Marx der Anarchisten wird er von manchen diskutiert. So ein Modell braucht einen massiven, auch einen sehr autoritären Staat, der muss ja diese ganze Geldzirkulation regeln, müsste diese Gesellschaft auch von außen nach außen abschließen und so weiter. Das ist ein bisschen ein innerer Widerspruch, würde ich sagen, den man zumindest als Anarchist hat, wenn man sich darauf bezieht. Aber die Perspektive ist klar, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie Lohnarbeit zu kritisieren. Es kommt ganz klar Lohnarbeit darin vor. Und dann wird das irgendwie so konstruiert, dass die Eigentümer der Produktionsmittel den Arbeitern diese Produktionsmittel leihen und die dann Miete zahlen dafür. Und das ist dann sozusagen irgendwie also eine eigenwillige Konstruktion, die dann dennoch die Lohnarbeit wieder rechtfertigt. Ich habe den Eindruck, wenn man das mit heutigen Gesell-Anhängern diskutiert, ist das immer auch dasselbe Modell. Ja? Also sie fahren immer total darauf ab, dass dieser Zins doch das Problem sei und der Zinseszins und fangen dann an, einem vorzurechnen, wie viel Zins in einem Auto steckt zum Beispiel, ja? Wie viel Zinsendienste dort geleistet ist. Wenn man dann die Gegenfrage macht, wie viel Profit da drin steckt, ja? Wie viel unbezahlte Arbeit da drin steckt in Gestalt von Profit, ja? Vom Zulieferer bis, ob das auch interessiert, dann kommt nichts, weil das überhaupt nicht außerhalb des Horizonts ist. Die Produktion ist der gute realwirtschaftliche Sektor, an dem man überhaupt keine Kritik hat, sondern es ist die reine Fixierung aufs Geld. Ich komme zum Schluss nochmal drauf, dass so eine Art von Gesellschaftsvorstellung, wie sie da herrscht, die ganz klar unterscheidet, so steht es dann auch bei dem Proudhon, bei dem Gesell, zwischen Lasttieren und Rentnern und Lasttieren. So ist, glaube ich, die Unterscheidung. Ja? Dass diese Verkehrung zwischen auf der einen Seite die Rentner, die arbeitsloses Geld einstecken, und die Lasttiere, die Arbeitenden, zu denen dann auch die produzierenden Kapitalisten gezählt werden, dass diese Verkehrung der Grundstock eigentlich oder die Substanz ist, an die jede antisemitische Vorstellung von raffendem und schaffendem Kapital und so weiter anknüpfen kann. Ich wollte dann später noch eine Marx-Stelle vorlesen, wo der Marx dieses Motiv, weil er immer auch Fetischismen kritisiert, aufnimmt. Er kannte das mit dem Raffenden und Schaffenden als Begriff noch nicht, aber dieses Motiv, diese Verkehrung, diese fetischistische, die taucht im Kapital auf als eine Form seiner Zinskritik. Nebenbei, empirisch, war Silvio Gesell auch einer, der, er hat natürlich auch versucht, so eine Kolonie zu gründen, wo man das umgesetzt hat, das machen die ja alle immer, in der dürften natürlich nur Arier Zutritt haben. Jetzt würden die Gesellanhänger, wahrscheinlich sind hier heute keine, wenn man bei Attac sowas macht, gibt es dann immer auch eine Ecke mit Anhängern, die sagen einem dann, Silvio Gesell war aber mit den Juden befreundet und so, der war kein Antisemit. Gut, das kann man sich hier schenken, ja. Also empirisch war das offensichtlich auch aus der Ecke der Ökonom der Nazis, der Federer, Gottfried Federer, hatte ein ganz ähnliches Konzept. Ja. Also es gibt da zumindest politische Sympathien auch. Wobei ich das jetzt nicht gleich jedem unterstellen will, dass jeder, der dem anhängt, auch antisemit ist, aber die Flanke nach da ist einfach offen. Also zusammengefasst, bei dieser Art von Kritik bleibt im Prinzip immer alles beim Alten, nur man versucht einfach gedanklich sozusagen Zins und Kredit abzuschaffen. Man macht sich überhaupt keine Gedanken gleich, ob das in irgendeiner Weise notwendig mit der Art zu produzieren zusammenhängt, ja, sondern man geht einfach sozusagen idealistisch davon aus, dass das mit einem Entscheid, mit einem politischen Entscheid an dieser einen Stellschraube getan wäre. Ja, das heißt, da hat eigentlich überhaupt keinen Begriff von kapitalistischen Zusammenhängen, sondern einen Fokus auf ein Problem und meint, das könnten wir so abschaffen. Warum wird das als natürliche Wirtschaftsform bezeichnet von ihm? Ja, ich habe gesagt, wenn Zwischenfragen sind, dann so. Sagen, in der Natur gibt es kein unendliches Wachstum. Sie haben wahrscheinlich noch nie in einen Teich mit Algen geguckt oder Unkraut auf der Wiese jäten müssen. In der Natur gibt es kein unendliches Wachstum, sagen Sie. Der Zins hat aber diese Unendlichkeitsspirale. Der braucht Zins und Zinseszins und so weiter. Und das ist unnatürlich, sagen Sie. Jetzt andere Textpassagen, wo die sagen, es wäre eigentlich normal, so schreiben die dann, dass man oder natürlich nur so viel produziert, wie man braucht. Diese Art der Überproduktion käme nur zustande, weil eben die Knechtschaft des Zinses das verlangt. Und weil der Zins eben sich völlig entkoppelt hat von der Realwirtschaft, ich rede jetzt in dem Duktus von denen, kann er eben auch unendlich wachsen. Ja, das ist die Vorstellung. Dass man da einen Moment von Wachstumskritik trifft in kapitalistischen Verhältnissen, würde ich gar nicht abstreiten. Nur ich würde es nicht beschränken auf den Zins. Das ist ja bei kapitalistischer Profitwirtschaft genauso. Es geht um mehr und mehr und mehr zu machen. Das ist das Diktat. Und das geht inzwischen bis in die Krankenhäuser hinein. Und da heißt es dann eben, ich muss ab und zu mal was über das Gesundheitswesen auch machen, ne? Da heißt es dann einfach, jedes Jahr mehr Patienten, mehr Fälle, egal wie, mehr Hüftoperationen. Ja? egal ob die Bevölkerung schrumpft und ob es immer weniger Leute werden, wenn das unter eine kapitalistische Logik fällt, dann heißt es mehr, mehr, mehr. Das ist also gar nichts, gar kein Phänomen, was beschränkt ist auf den Zins. Nur in dieser Form von Kritik, wie sie aus dieser Ecke kommt, die sich eben nur darauf beschränkt. Gut. Wie macht das der Marx? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Selbstredend wird in diesen Positionen auch kein historischer Unterschied gemacht. Ja? Die machen das, was Eigenart bürgerlicher Theoriebildung ist. Sie denken total unhistorisch, überhaupt nicht formbestimmt. Sie reden von Wucherzinsen und so weiter, haben eigentlich ein mittelalterliches Zinsvorstellung, die mit modernem Zins gar nichts zu tun hat. Das ist aber sowieso alles eins in diesen Theorien, die überhaupt nicht irgendwie historische Formbestimmtheiten ausmachen. Das scheint sie zu einen. Wir haben gerade über dieses aktuelle Buch da von dem Herrn Graeber gesprochen. Der Graeber, oder wie heißt er, der ja auch die Geschichte des Kredits verfolgt und da ja auch wenig historisches Bewusstsein zu haben scheint. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Rezensionen gelesen, die mir nicht unplausibel waren. So ist das bei diesen Positionen immer auch. Ja. Es gibt keine Unterscheidung, man geht zurück in die Antike, in die Steinzeit, das ist gerade egal, ins Mittelalter, ja, da kennt man nichts. Das Einzige mit bürgerlichen Ideologen, mit bürgerlicher Ökonomie, die machen das ja genauso. Anders geht der Marx vor. Wenn der Marx in Kapitalgesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise diskutiert und versucht zu verstehen und zu kritisieren, dann geht es ihm immer ganz besonders darum, das als historisch spezifische Form auszumachen und zu sagen, es gibt Unterschiede zu früher. Geld im Kapitalismus ist nicht gleich Geld zu Zeiten von Aristoteles. Ja, da war es Geld, im Kapitalismus ist Geld immer potenziell auch Kapital und Weltgeld und so weiter und hat andere Bestimmungen als in der Antike. Arbeit wird historisch formbestimmt als Lohnarbeit. Es ist nicht Arbeit überhaupt. Und die Arbeit im Mittelalter war anders bestimmt als die Arbeit in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise. Und so diskutiert er auch das Phänomen des Kredits und des Zinses, dass er sagt, im Kapitalismus, also das ist ein Wort, was der Marx übrigens nicht benutzt, Kapitalismus, er redet immer von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise, ich mache das jetzt mal abkürzungshalber, im Kapitalismus wird der Zins dem Kapitalverhältnis untergeordnet. Der Zins und die Kreditmechanismen sind Teil des Kapitalverhältnisses und insofern dem untergeordnet in einem ganz bestimmten Verhältnis. Muss jetzt gar nicht quantitativ sein. Das ist anders als im Mittelalter. Wucher war im Mittelalter was ein Stück weit auch außerhalb der gängigen Produktionsweise stand. Das war ein Phänomen, was es da auch gab, was aber nicht systematisch notwendig war, für diese Art zu produzieren. Man hätte auch ohne Wucher und ohne Zinsen da produzieren können. Das ist im Kapitalismus anders. Und wie entwickelt er das? Wenn der Marx anfängt im Kapital, ich dekliniere euch das jetzt nicht vor, von Band 1 bis Band 3, aber dann fängt er ja erstmal an mit ganz einfachen Formen. Die einfache Zirkulation, einfache Warenproduktion. Immer in dem Bewusstsein, dass er damit abstrahiert von allen möglichen kapitalistischen Phänomenen. Weil der Ausgangspunkt ist immer kapitalistische Produktionsweise. Waren erscheinen, also der Reichtum erscheint als ungeheure Warenansammlung. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann sich eine Gesellschaft reproduzieren, in der aller Reichtum in Gestalt von Waren auftaucht? Und auf der einen Seite als äquivalent getauscht wird, also bürgerliche Vertragsregelungen, Gleichheit, Äquivalenz auf der einen Seite und wo permanent Profit gemacht wird. Gemacht werden muss bei Strafe des Untergangs. Wie passt das irgendwie zusammen? Und wie hat das nochmal zu tun mit der Form der Arbeit, wie sie in dieser Gesellschaft geleistet wird. Und es gibt dann immer wieder Stellen in Band 1 und in Band 2, wo er sagt, naja, hier müsste man jetzt eigentlich über Kredit und Zins reden, das machen wir aber nicht. Wir abstrahieren hier erstmal davon, weil wir es erstmal entwickeln wollen. Wir gucken uns das von der einfachen Ware an, bis zu den entwickelten Formen, dann in Band 3 des Kapital, wo dann auch Profit, die Form des Profits, des Zinses, der Grundrente und das fiktive Kapital und all diese Sachen entwickelt werden. Und dann macht er Folgendes über seine Wertformanalyse, wo er auch den Begriff des Wertes kritisiert, den Begriff des Wertes, wie er ihn aufnimmt von der bürgerlichen Ökonomie, als eine Vorstellung von fixer Größe, die man austauschen kann, auch eine Vorstellung, wie man sie dann bei Sozialisten oder Marxisten wieder gerne hat. Ja, der Wert ist konstituiert und das ist dann wie so ein Kuchenmodell und dann hat man ihn, dann ist er bestimmt durch die notwendige Arbeitszeit und dann kann man den irgendwie aufteilen. Meines Erachtens macht der Marx das ein bisschen anders. Er kritisiert es auch. Er kritisiert es insofern, dass sich nicht fixieren lässt, quantitativ bestimmen, sondern sein Punkt ist ja immer, dass sich diese Verhältnisse der Äquivalenz hinter dem Rücken der Akteure herstellen. Und zwar kann man das ex post schließen. Es gibt den Kapitalismus jetzt seit ein paar hundert Jahren, das heißt, in irgendeiner Weise muss er sich wohl reproduzieren, sonst gäbe es ihn nicht mehr. Wenn er sich aber reproduziert, dann muss er das in irgendeiner Weise machen über Äquivalententausch. Da gibt es immer auch Betrug und so, keine Frage, aber flächendeckend muss das dann so sein. Aber diese Verhältnisse stellen sich, weil das ja keine geplante Gesellschaft ist, sondern eine, in der alle miteinander in Konkurrenz stehen, sozusagen ex post und hinter dem Rücken der Akteure, völlig irrational, heraus und unter größten Krisen jeweils. Der nächste Punkt, um den es Ihnen dann geht, ist, okay, bürgerliche Ökonomie kann überhaupt nicht erklären, wo Profit herkommt. Ja? Wenn sie gleichzeitig Äquivalententausch hat, wo soll Profit daherkommen, dann kann man sagen, so, naja, Hilfskonstruktion, Unternehmerlohn oder sowas, das haut auch nicht so richtig hin. Wie kann man Profit sinnvoll erklären, ohne gegen diese Äquivalenzprinzipien zu verstoßen? Und macht dann seine Mehrwertkonstruktion. Der Mehrwert wird geschaffen durch die wahre Arbeitskraft und durch den unbezahlten Anteil an dieser wahre Arbeitskraft. Weil der Eigentümer der wahre Arbeitskraft, der Kapitalist, sie länger gebraucht, also sie kann mehr produzieren, als sie selbst wert ist. Das ist alles vereinbar mit Äquivalententausch, die Arbeitskraft wird äquivalent getauscht, aber ihr Eigentümer wendet sie eben länger an und kann insofern sich diesen unbezahlten Mehrwert aneignen. Aus diesem gesellschaftlichen Mehrprodukt in Gestalt von Mehrwert kann er dann zeigen, das muss die Basis sein für alles, was an mehr in dieser Gesellschaft genommen wird. Ob das der Profit ist, ob das der Zins ist oder die Rente. Daraus muss das erklärt werden. Und daraus kann das erklärt werden. Und das ist wiederum ein gesellschaftlicher Umverteilungsprozess, der ganz kompliziert ist. Wertpreistransformation in Band 3 des Kapital, wer da schon mal reingeguckt hat, soll das nochmal deutlich machen, dass zum einen die unterschiedlichen Mehrwertraten ausgeglichen werden über diesen gesellschaftlichen Mechanismus, dass aber auch dieser gesamte gesellschaftliche Mehrwert aufgeteilt werden muss unter die verschiedenen Kapital, soll man Fraktionen sagen, Kapitalistengruppen, die notwendig sind für kapitalistische Produktion. Und das sind nun mal zum einen diejenigen, die diese ganze Finanzgeschäfte regeln, notwendigerweise und im Sinne und im Interesse der Kapitalisten insgesamt. Und das sind immer noch auch die Grundrentner, was eher ein Relikt ist aus dem Mittelalter, wo die man über kurz oder lang wahrscheinlich in kapitalistische Bodeneigentümer umwandeln könnte. Dennoch gibt es das Phänomen der Rente auch im Kapitalismus. Alles dieses Mehr muss erklärt werden aus diesem Mehrwert, der durch die menschliche Arbeitskraft hergestellt wird. Damit hat er den Zins in kapitalistischen Verhältnissen entmystifiziert, meines Erachtens, und auf eine rationale Weise erklärt. Ja, er sagt, das muss aus dem Mehrprodukt der Arbeitenden in einer Gesellschaft weltweit hergestellt werden. Wie sich das quantitativ dann verhält und herstellt und unter welchen Friktionen und wenn das in Konkurrenz zueinander steht mit Krieg und Mord und Gewalt und so weiter, kann man sich dann ausmalen, aber das muss der Prozess sein. Nur wenn man es so erklärt, eine andere plausible Erklärung ist mir bislang nicht begegnet, entmystifiziert man den Zins und macht den nicht zu irgendeiner Macht, die man am Ende noch irgendeiner Personengruppe anheftet, wie zum Beispiel in der antisemitischen Vorstellung den Juden. Ja. Ja. Das ist das marxische Anliegen, damit macht er den Zins begreifbar und zugleich kritisiert er ihn natürlich auch, so, oder natürlich lasse ich jetzt weg, zugleich kritisiert er ihn in der Perspektive auf, und er kritisiert ihn deshalb, weil der Zins ein Herrschaftsmoment ist. Genauso wie Profit, wie Rente, drückt es ja aus die Ausbeutung der unbezahlten Arbeitskraft. Ja. So diskutiert er es, so versucht er es zu begreifen und im Begreifen zu kritisieren. Und kritisieren würde bei dem Marx dann heißen, also in der Perspektive auf Emanzipation, wenn man sich vom Kapitalismus emanzipieren will, eine Gesellschaft haben will, die freier und gleicher ist, die bürgerliche Gesellschaft ist ja auf eine bestimmte Weise schon gleich in der Zirkulation und in der Rechtsform, wenn man aber diese Ungleichheit der Klassen auch noch überwinden will, dann muss man diese inneren Mechanismen des Kapitalismus abschaffen. Und dazu gehören all diese Phänomene, also von Wertverhältnissen über Geld, über Kapital. Ich würde auch so weit gehen, bis hin zum Staat, müssen überwunden werden. Auch der Staat, der bürgerliche Staat, ist eine bestimmte historische Form, die allgemeinen Angelegenheiten der Gesellschaft zu ordnen, zu regeln und zu beherrschen. Ja, das heißt nicht, dass alle Staatsfunktionen damit hinfällig sind, aber diese Funktionen müssten in einer anderen Gesellschaft irgendwie anders geregelt sein als staatlich, nämlich außerhalb der Gesellschaft stehend mit einer eigenen Gewalt ausgestattet. So. Das ist ein Punkt. Weiß nicht, ob deutlich geworden ist, warum er meint, dass das Zins und Kredit in der kapitalistischen Gesellschaft notwendig ist. Vielleicht da noch ein paar Sätze dazu. Er entwickelt das ein Stück auch historisch und sagt, diese Funktion der Banken und so weiter, die haben in den Anfängen die Unternehmer selbst übernommen. Ja? Sie haben auch die Funktion der Kaufleute übernommen. Sie haben ihr Zeug produziert und haben es dann auf den Markt gebracht und verkauft und sich, wenn sie Geld gebraucht haben, Geld geliehen oder wenn sie zu viel Geld hatten, Geld verliehen. Diese Funktionen haben sich zunehmend auseinanderdividiert, ein Stück verselbstständigt im Interesse der Kapitalisten. Sie sind zentralisiert worden und es war einfacher, die Sachen zu produzieren und an den Händler zu verkaufen. Und der Händler musste sich darum kümmern, das dann auf den Markt zu bringen. Die ganzen Geldgeschichten sind einfacher geworden, wenn man sie an die entsprechende Kapitalfraktion abgetreten hat und gesagt hat, da leiht man sich das Geld und da holt man sich es wieder. Die machen das. Das ist also eine Form von Ausdifferenzieren einer Gesellschaft auf der einen Seite. Das ist aber nur das historische Argument. Das logische, das kapitallogische ist, dass in einer Produktionsweise, die auf Profit angewiesen ist, permanent Profit machen muss, in Konkurrenz zu den anderen, die das auch machen wollen, die besser, schneller sein wollen, billigere Waren, mehr Waren verkaufen und so weiter und so weiter, kann man sich nicht leisten, freigesetztes Geld irgendwie unter das Kopfkissen zu legen und nicht irgendwie selbst wieder was draus zu machen. Umgekehrt kann man sich nicht leisten, die Produktion stillstehen zu lassen, weil der Rückfluss vom Geld noch nicht da ist. Es muss permanent produziert werden und wenn dafür das Geld noch nicht da ist, muss man sich eben leihen, bei Strafe des Untergangs, den die Konkurrenz erzwingt. In dem Band 2 vom Kapital, haben wir neulich mal diskutiert, kommt das ganz schön bei dem Umschlag des Kapitals raus, wo er zeigt, dass permanent entweder Geld fehlt oder Geld freigesetzt wird. Und kein Kapitalist würde dieses Geld unter das Kopfkissen legen oder die Produktion einstellen und warten, bis das Geld zurückfließt, damit er wieder weiter produzieren kann. Also in diesen Mechanismen steckt, und das schreibt er da auch, an jeder Stelle lockt da schon der Kredit, der Zins, ja, den er da noch nicht ausführt, das kommt dann später, das ist eine darstellungslogische Frage. Aber das ist systematisch notwendig. Und das heißt, im Ergebnis seine These wäre, Kapitalismus kann nie ohne Kredit und Zins funktionieren. Um dieses System permanent am Laufen zu lassen, ist es notwendig, Geld zu verleihen und Geld zu leihen. Und das selbst natürlich auch wieder zu einem Geschäft zu machen. Damit ist der Zins eingebunden in kapitalistische Produktion und nicht jenseits ihrer und ist insofern auch nicht einfach abzuschaffen. Wäre für den Marx so eine lächerliche Vorstellung zu sagen, wir wollen irgendwie Kapitalismus, Warenproduktion, alles Konkurrenz und so weiter, ja, aber das Zins und Kredit wollen wir nicht. Das wäre für ihn der blanke Idealismus, ja, weil das so eine Kopfgeburt ist, die sich überhaupt nicht mit den realen Dynamiken dieser Gesellschaft auseinandersetzt. Aber er macht nicht nur das, und jetzt höre ich auch gleich auf, die Dreiviertelstunde ist auch rum, sondern Marx diskutiert ja immer auch die Fetischismen, die diese Gesellschaft selbst produziert. Also er sagt nicht nur, ich sage euch, wie es richtig ist, macht das sowieso nicht, sondern er übt Kritik an der bürgerlichen Ökonomie. Aber er zeigt auch, oder versucht zu zeigen über seine Fetischtheorie, warum bestimmte Vorstellungen auch entstehen und diskutiert die dann als Verkehrung oder als Fetische. Und da gibt es dann hier in der Mitte ungefähr von Band 3 ein Kapitel, das heißt Zins und Unternehmungsgewinn. Und da fasst er nochmal diese Verkehrung, die der Zins produziert auch, oder die diese Produktionsweise produziert, zusammen. Die wollte ich jetzt gerade mal vorlesen. Er sagt, andererseits gibt diese Form des Zinses dem anderen Teil des Profits die qualitative Form des Unternehmergewinns. Also da ist er in der Darstellung so weit, dass sich der Profit aufspaltet in einen Teil, den eben der Unternehmer bekommt, und den anderen Teil, wo er Zins an seinen Kollegen Kapitalisten, der ihm das Geld geliehen hat, zahlen muss. Ja? Und dann über diese Aufspaltung spricht er und sagt dann, Unternehmergewinn war der des Aufsichtslohns. Die besonderen Funktionen, die der Kapitalist als solcher zu verrichten hat und die ihm gerade im Unterschied von und Gegensatz zu den Arbeitern zukommen, werden als bloße Arbeitsfunktionen dargestellt. Er, der Kapitalist, schafft Mehrwert, müsste eigentlich in Anführungsstrichen hier stehen, nicht weil er als Kapitalist arbeitet, sondern weil er, abgesehen von seiner Eigenschaft als Kapitalist, auch arbeitet. Dieser Teil des Mehrwerts ist also gar nicht mehr Mehrwert, sondern sein Gegenteil, äquivalent für vollbrachte Arbeit. So beschreibt er jetzt dieses Motiv, das ist nicht die marxische Position. Die kritisiert er jetzt und sagt, da der entfremdete Charakter des Kapitals, sein Gegensatz zur Arbeit, jenseits des wirklichen Exploitations, also Ausbeutungsprozesses, verlegt wird, nämlich ins zinstragende Kapital, so erscheint dieser Exploitationsprozess selbst als ein bloßer Arbeitsprozess. Wo der fungierende Kapitalist, heute wäre das der Kapitalist in der Realwirtschaft, ne, der fungierende Kapitalist nur andere Arbeit verrichtet als der Arbeiter. Sodass die Arbeit des Exploitierens, also des Ausbeutens, und die exploitierte Arbeit, die ausgebeutete Arbeit, beide als Arbeit identisch sind. Arbeit des Exploitierens ist ebenso gut Arbeit wie die Arbeit, die exploitiert wird. Auf den Zins fällt die gesellschaftliche Form des Kapitals, aber in einer neutralen und indifferenten Form ausgedrückt. Auf den Unternehmergewinn fällt die ökonomische Funktion des Kapitals, aber von dem bestimmten kapitalistischen Charakter dieser Funktion abstrahiert. Also so beschreibt er die völlige Verkehrung einer Vorstellung von Kapitalismus als raffendem und schaffendem Kapital, so nenne ich das jetzt mal heute im 21. Jahrhundert, wo die Vorstellung die ist, wir, die Arbeiter und die produktiven Kapitalisten sind die einen, die Lasttiere, würde Silvio Gesell sagen, und die Kapitalfunktion hat alleine der Finanzkapitalist, den er dann auch noch personifiziert, und er diskutiert es dann auch historisch und sagt, historisch ist das immer einer bestimmten Gruppe zu, gefallen. Da kann man anknüpfen an mittelalterliche, antisemitische Vorstellungen und so weiter. Und dann ist man in der Falle drin. Damit sage ich nicht, um es gleich so, also nochmal am Ende zu betonen, dass jede Form von Zinskritik oder Kapital, Bankenkritik sofort in dieser Falle drin ist oder sofort antisemitisch ist. Ja. Aber sie muss sich eben sehr vorsehen, nicht in diese Falle zu geraten. Also hier ist die substanziellen, da sind die substanziellen Verhältnisse angelegt für eine Kapitalvorstellung, eine völlig verkehrte in Raffendes und Schaffendes. Und da müsste dann jeweils aber dann historisch diskutieren, warum in bestimmten historischen Situationen diese Fetisch greifen kann, politisch so weit greifen kann, dass er in Deutschland bis zum Holocaust geführt hat. Dieser Fetisch ist ja kein spezifisch deutscher, sondern den gibt es erstmal in jeder kapitalistischen Gesellschaft. Und insofern kann man da auch nicht mehr erklären mit theoretisch als das. Das wäre dann nochmal eine historische Frage. Wie gesagt, ich würde damit jetzt nicht unterstellen, dass jeder der Bankenkritik, die durchaus berechtigt ist, finde ich, gleich Antisemit wäre. Das wären dann einfach irgendwie 17 Schritte auf einmal kurz geschlossen und Ebenen irgendwie zusammengeschlossen, die man nicht einfach so zusammenschließen kann. Aber, und zum Beispiel Attac merkt es ja auch die im Blockupy-Camp haben es gemerkt, die haben schon gleich am Anfang mich auch mal gefragt, ob ich nicht da mal was zu sagen kann, weil ihnen das nicht ganz geheuer ist, mit wem sie sich da plötzlich in einem Boot wiederfinden, in ihrer Bankenkritik. Ja, weil da plötzlich Figuren auftauchen, ihr könnt euch die Internetseiten von denen mal angucken, wenn sie nur mal natürliche Wirtschaftsordnung und sowas eingeben, das geht von religiös bis rechtsradikal, ist da der Übergang halt fließend. Ja. Und da wäre jetzt mein Punkt, das muss man genau beobachten bei solchen Bewegungen, die sich jetzt so auf erstmal berechtigterweise auf die Banken kaprizieren, ja, inwiefern die bei der Bankenkritik, bei der Zinskritik stehen bleiben und meinen, damit wäre das Problem gelöst, wenn man die Macht der Banken bricht. Das ist nur der moderne Ausdruck für die Macht der Zinsfläche. Oder inwiefern das nur ein Anfang ist einer Kapitalismuskritik, die in der Lage ist, die gesamte Kapitalverhältnis einzubeziehen und zu verstehen, dass wenn man Zins kritisiert, man auch Profit kritisieren muss. Und wenn man Profit kritisiert, man kapitalistische Lohnarbeit kritisieren muss und kapitalistische Lohnarbeit und Geld- und Warenproduktion. Ja, soweit erstmal. 8:30.